voll mein Type. So krass, neben dir kriegen andere Frauen Komplexe. Ich guck jeden Tag, du bringst mich andauernd aus meinen Konzepten. Dubai, Santo, Rini, Bangkok. Egal wo du warst, ich seh deine Stories und schau bis zum Ende. Louis-Taschen, Gucci-Jacken, du genießt dein Lifestyle. Nice Partys, weiß Ferrari, würde gern dabei sein. Würde gerne wissen, wie du tickst, Baby. Irgendwann mal mit, Baby. Du bist voll mein Type. Sehe dein Profil, denn du gibst mir so oft ein Like. Hab so ein Gefühl, dass mit uns beiden soll's schon sein. Nur du löscht deine DMs dann immer gleich. Doch ich hoffe, dass du mir dann nochmal schreibst. Hoffe, dass du mir nochmal schreibst, ey. Dein Ex ist so zu wie MySpace. Ja, du stalkst mich doch, du bist private. Das hier fühlt sich an wie ein Blind Date. Paris, New York, Partys, Rooftops. Das liebst du doch, aber deinem Freund wird das kein Geld. Gerade Tasche, schwarze Jacke, ist von H&M. Weil du hoch stehst, sind die Outfits von dir grad im Trend. Ja, ich frag mich, warum du mir nicht mehr schreibst. Denn ich seh dich jeden Tag auf TikTok live. Du bist voll mein Type. Sehe dein Profil, denn du gibst mir so oft ein Like. Hab so ein Gefühl, dass mit uns beiden soll's schon sein. Nur du löscht deine DMs dann immer gleich. Doch ich hoffe, dass du mir dann nochmal schreibst. Warum bist du wieder auf privat? Wieso fickst du meinen Kopf? Denn vorher war das auch nie da. Dieses Herz mit einem Schloss. Louis-Taschen, Gucci-Jacken, du genießt dein Lifestyle. Sag mir, wann kann ich dabei sein? Du bist voll mein Type. Sehe dein Profil, denn du gibst mir so oft dein Life. Hab so ein Gefühl, dass mit